Von den Wohltaten, sechstes Buch, 35 bis 43. 35. Diese allzu große Eile, behaupte ich, ist ein Beweis von Undank. Dies kann ich nicht deutlicher ausdrücken, als wenn ich wiederhole, was ich gesagt habe. Du willst die empfangene Wohltat nicht vergelten, sondern ihr entgehen. Es ist, als ob du damit sagtest, wann werd ich denn einmal davon loskommen? Ich muß auf jegliche Weise mir angelegen sein lassen, dass ich jenem nicht mehr verbindlich bin. Würdest du wünschen, ihn von seinem Eigentum bezahlt zu machen, da würdest du wohl für nichts weniger als dankbar gelten. Das aber, was du wünschest, ist noch viel unbilliger. Du verfluchest ihn ja und bannest ein dir heiliges Haupt mit schauerlichen Verwünschungen. Kein Mensch, denk ich, würde an der Verwilderung deines Herzens zweifeln, wenn du ihm offenbar Armut, Gefangenschaft, Hunger und Angst anwünschtest. Liegt etwas daran, ob du deinen Wunsch gerade mit diesen Worten aussprichst? Freilich, bei dir ist's vernünftiger, wenn du ihm etwas dergleichen wünschest. Nun, immerhin, so halte das für Dankbarkeit, was nicht einmal ein Undankbarer tun würde, falls er es nämlich nicht bis zum Hasse triebe, sondern dabei stehen bliebe, dass er von der Wohltat nichts wissen wollte. 36. Wer würde wohl den Aeneas für einen dankbaren Sohn erklären, wenn er die Einnahme seiner Vaterstadt gewünscht hätte, um den Vater aus der Gefangenschaft zu retten? Wer die sizilianischen Jünglinge, mögen sie auch ein trefflich Beispiel für Kindespflicht gegeben haben, wenn sie wünschten, daß der Ätna unermeßliche und ungewöhnliche Feuermassen ausströmend in Glut und Flammen zusammenstürze, um ihnen Gelegenheit zu geben, ihre Kindesliebe zu beweisen, indem sie die Eltern mitten aus den Flammen rissen? Rom hat dem Scipio nichts zu danken, wenn er den Punischen Krieg genährt hat, um ihn zu enden, nichts den Deziern, daß sie durch ihren Tod die Vaterstadt retteten, wenn sie zuvor gewünscht haben, daß die äußerste Not ihnen Gelegenheit zur tapfersten Aufopferung geben möchte. Es ist die größte Nichtswürdigkeit, wenn ein Arzt sich etwas zu tun, zu machen sucht. Viele haben Krankheiten, die sie gesteigert und gereizt hatten, um sie mit desto größerem Ruhme zu heilen, nicht mehr heben können, oder sie sind nicht, ohne den Unglücklichen aufs Äußerste zu quälen, über die Krankheit Herr geworden. 37. Von Kallistratus sagt man, so erzählt wenigstens Hekaton, als er ins Exil ging, in welches der unruhige und ohne Mäßigung freie Staat ihn nebst vielen andern vertrieben, habe einer gewünscht, die Athener möchten in den Fall kommen, ihre Verbannten zurückrufen zu müssen. Da habe er seinen Abscheu gegen eine solche Zurückberufung ausgedrückt. Hochherziger noch unser Rutilius, als ihn einer wegen des Exils tröstete und sagte, es sei ein Bürgerkrieg nahe und es werde nicht lange anstehen, so kommen alle Verbannte wieder. Da sprach er, was habe ich dir Leides getan, dass du mir wünschest, meine Rückkehr möge schlimmer sein als mein Auszug? Besser, mein Vaterland hat sich meiner Verweisung zu schämen, als bei meiner Rückkehr zu trauern. Das ist keine Verbannung, deren sich jedermann mehr schämt als der Verbannte. So wie diese Männer, Kallistratus und Rutilius, die Pflicht echter Patrioten beobachtet haben, da sie die Rückkehr zu ihren Hausgöttern nicht durch ein allgemeines Unglück erkauft wissen wollten, weil es besser war, es litten zwei Menschen ein unverdientes Unglück, als alle ein öffentliches. So handelt derjenige nicht im Sinne eines Dankbaren, der da wünscht, dass sein Wohltäter in eine schwierige Lage kommen möge, damit er ihn herausreißen könnte. Ist er auch wohlgesinnet, doch taugt sein Wunsch nichts. Nicht zu entschuldigen, geschweige denn zu rühmen ist's, wenn ich einen Brand lösche, den ich angestiftet habe. 38. In manchen Staaten gilt ein ruchloser Wunsch wie eine Freveltat. Wenigstens hat Demades einen, der mit den Leichenerfordernissen handelte, für strafwürdig erklärt, nachdem er ihm bewiesen hatte, er habe einen großen Gewinn zu machen gewünscht, was er nicht in Erfüllung gehen konnte, wenn nicht viele starben. Doch pflegt man die Frage aufzustellen, ob er mit Recht verurteilt worden sei. Möglich ist ja, dass er wünschte, nicht an viele verkaufen zu können, aber zu hohen Preisen, oder dass ihn wenig kosten möchte, was er verkaufen wollte. Wenn der Handel im Einkaufen und Verkaufen besteht, warum legst du seinen Wunsch nur einseitig aus, während der Gewinn auf beide Weise möglich ist? Überdies müsste man alle verurteilen, die solchen Handel treiben. Sie alle wollen ja dasselbe, das heißt, sie wünschen's im Innern. Da hätte man wohl den größten Teil der Menschen zu verurteilen, denn wer zieht nicht aus dem Schaden eines andern Gewinn? Wenn der Soldat Ruhm wünscht, so wünscht er Krieg, dem Landmann helfen hohe Getreidepreise auf. Wenn's viele Prozesse gibt, kommt die Beredsamkeit in Wert. Den Ärzten ist ein ungesunder Jahrgang einträglich, und wenn die Jugend recht verweichlicht ist, werden die Galanteriehändler reich. Werden die Häuser durch keinen Sturm, durch keine Feuersbrunst verletzt, so liegt die Arbeit der Werkleute danieder. Da hat man den Wunsch eines Einzelnen gepackt und alle wünschen etwas Ähnliches. Meinst du denn, ein Arruntius und Aterius und wer sonst ein erklärter Erblaurer ist, haben nicht dieselben Wünsche wie Leichensager und Leichenbesorger? Doch diese wissen wenigstens nicht, wem sie den Tod wünschen. Jene wünschen, dass ihre nächsten Angehörigen sterben, von denen sie, weil sie ihre Freunde sind, etwas Hübsches bekommen. Diese haben keinen Schaden davon, wenn einer oder der andere am Leben bleibt. Jene müssen sich arm schenken, wenn's lange ansteht. Sie wünschen daher nicht nur, dass sie etwas bekommen, was sie durch elende Kriecherei verdient haben, sondern dass sie auch von schweren Ausgaben befreit werden. Es ist daher gar kein Zweifel, dass diese noch weit mehr wünschen, was an jenem einen als strafwürdig erkannt worden ist. Denn jeder, der ihnen durch seinen Tod nützen würde, schadet ihnen dadurch, dass er lebt. Dennoch sind die Wünsche solcher Leute durchaus nicht unbekannt, sondern auch ungestraft. Endlich gehe doch jeder mit sich selbst zu Rat und greife in die geheimen Tiefen seiner Brust hinein und erkunde, was für stille Wünsche er schon gehegt habe. Wie viele sind's, die man sich selbst zu gestehen schämt, wie wenige, die man vor einem Zeugen tun könnte. 39. Doch nicht alles, was zu tadeln ist, ist auch richterlich zu verdammen, so zum Beispiel gerade der Wunsch, den unsere Untersuchung betrifft, der Wunsch eines Freundes, der eine wohlwollende Gesinnung nur nicht recht anwendet und in den nämlichen Fehler verfällt, den er vermeiden möchte, nämlich gerade indem er darauf dringt, ein dankbar Herz zu zeigen, ist er undankbar. Möge dieser, sagt er, in eine Lage kommen, wo er von mir abhängt, möge er meine Dankbarkeit suchen müssen, möge er ohne mich nicht in Wohlsein, nicht in Ehre, nicht in Sicherheit sein können, möge er so unglücklich sein, dass ihm, was er erstattet erhält, wie eine Wohltat ist, so möge es sein, wenn mich die Götter erhören. Nachstellungen in seinem eigenen Hause mögen ihn umringen, und ich allein sei imstande, sie zu unterdrücken. Ein mächtiger und lästiger Feind möge ihm zusetzen, ein aufgebrachter und nicht unbewaffneter Volkshaufe, und ein Gläubiger möge ihn drängen und ein Ankläger. 40. Ei, was du doch billig denkend bist, von dem allem würdest du ihm nichts wünschen, wenn er dir nicht eine Wohltat erwiesen hätte, anderer Dinge nicht zu gedenken, worin du dich noch schwerer an ihm versündigst, wenn du ihm das Schlimmste statt des Besten erwiderst, so ist doch einmal gewiß, das nicht recht von dir, dass du nicht für jeglich Ding seine Zeit abwartest, denn nicht nur, wer sie nicht ergreift, sondern ebenso, wer ihr vorgreift, macht einen Fehler. So wie man eine Wohltat nicht immer annehmen muß, so muß man sie auch nicht unter jeden Umständen heimgeben. Würdest du sie mir heimgeben, ohne dass ich danach verlange, so wärest du undankbar. Um wie viel mehr bist du's, wenn du mich nötigst, danach zu verlangen? Warte du zu, warum willst du nicht, dass meine Gabe bei dir hafte? Warum ist dir's so lästig, verbindlich zu sein? Warum eilt es dir so, quitt zu sein, als hättest du mit einem widerwärtigen Wucherer zu tun? Warum möchtest du mich in Verlegenheit wissen? Was hetzest du die Götter gegen mich auf? Wie würdest du erst zurückfordern, wenn du beim Heimgeben dich so benimmst? 41. Von allem also, mein Liberalis, lass uns lernen, Wohltaten ohne Unruhe schuldig zu sein und die Gelegenheiten zu ihrer Erwiderung abzuwarten, nicht zu erzwingen. Nicht vergessen wollen wir, dass gerade diese Begierde, sich so bald als möglich loszumachen, ein Beweis von Undank ist. Nie gibt man gerne heim, wenn man ungerne Schuldner ist, und was man nicht bei sich wissen will, betrachtet man als eine Last, nicht als ein Geschenk. Wie viel besser und rechtlicher ist's, stets bei der Hand zu sein mit Freundesdiensten und sie anzubieten, nicht aufzudrängen und sich nicht wie einen Geldschuldner zu betrachten, ist ja doch die Wohltat ein gemeinschaftliches Band und schließt zwei Menschen aneinander an. Sprich, ich will nichts hindern, dass dir wieder zukommt, was dein ist. Ich wünsche, dass du es freudig hinnehmest. Kommt einem von uns beiden eine Not, und ist es des Geschickes Fügung, dass entweder du genötigt bist, eine Wohltat zurückzuempfangen oder ich eine anzunehmen, nun so sei lieber derjenige der Geber, der es schon gewohnt ist. Ich bin einmal bereit. Turnus, halte nicht auf. Meinen guten Willen werd ich beweisen, sobald sich Gelegenheit zeigt. Einstweilen sind die Götter meine Zeugen. 42. Es ist nichts Seltenes, mein Liberalis, dass ich an dir diesen Gemütszustand wahrnehme und gleichsam mit Händen greife, wie dir in Besorgnis das Herz schlägt, ob du doch nicht mit irgendeinem Liebesdienst es zu lange anstehen lassest. Ängstlichkeit verträgt sich nicht mit einem dankbaren Gemüte, es ziemt ihm vielmehr hohes Selbstgefühl, und das im Bewusstsein des Rechten alle Ängstlichkeit verschwinde. Es klingt wie eine Beleidigung, da, nimm hin, was ich dir zu verdanken habe. Es sollte das erste Recht sein, das man durch Erweisung einer Wohltat erwirbt, dass der Geber die Zeit zu wählen hätte, wann er Vergeltung wolle. Aber, entgegnet man, ich fürchte, die Leute möchten Unrecht von mir reden. Es ist nicht das Rechte, wenn man mehr um der Leute reden willen, als aus Pflichtgefühl dankbar ist. Du hast darüber zwei Richter, dich selbst, den du nicht täuschen, und jenen, den du täuschen kannst. Wie, sagst du, also wenn keine Gelegenheit eintritt, so werde ich immer Schuldner bleiben? Das wirst du, aber vor aller Welt, aber nicht unfreiwillig. Ja, mit großer Freude wirst du das dir Anvertraute betrachten. Dem ist es leid, eine Wohltat angenommen zu haben, den es verdrießt, dass er sie noch nicht heimgegeben hat. Warum solltest du denselben, der dir doch würdig schien, eine Wohltat von ihm anzunehmen, für unwürdig achten, ihm, Dank schuldig zu sein? 43. Man ist in einem gewaltigen Irrtume, wenn man es für einen Beweis erhabener Gesinnung ansieht, so einer mit Geben und Schenken zuvorkommend ist und manchen die Taschen und das Haus anfüllt. Das tut bisweilen nicht die Größe der Seele, sondern die Größe des Vermögens. Sie wissen nicht, dass es in gewissen Fällen weit größer und schwieriger ist, aufzufassen als auszugießen. Denn nicht, dass ich den andern verkleinere, wenn das eine wie das andere in edler Gesinnung geschieht, so hält es sich die Waage. Aber eine nicht minder hohe Gesinnung erfordert es, für eine Wohltat Dank schuldig zu bleiben, als sie zu erweisen, und zwar gehört zum Erstern mehr als zum Letztern, weil mehr Sorgfalt nötig ist, eine Wohltat, die man empfing, im Herzen zu bewahren, als sie zu geben. So muß man denn nicht ängstlich darauf aus sein, wie schnell man vergelten möge, nicht zur Unzeit sich hervordrängen. Denn es ist beides ein Fehler, ob du mit Erstattung des Dankes zögerst, wenn deine Zeit ist, oder ob du es nicht erwarten kannst, bis es Zeit ist für den andern. Es ist von einem andern etwas in meinen Händen, aber weder um seinet noch um meinetwillen bin ich in Sorgen. Er hat eine gute Versicherung verloren gehen, kann ihm diese Wohltat nicht, außer ich gehe mit unter, und nicht einmal dann. Ich habe ihm Dank gesagt, das ist so viel als vergolten. Wer zu viel darauf denkt, eine Wohltat heimzugeben, setzt voraus, dass der andere zu viel darauf denke, sie zurückzuempfangen. Man sei willig und geneigt zu beidem, zum Vergelten und zum Schuldigbleiben. Will er die Wohltat zurückhaben, mit Freuden wollen wir erstatten und vergelten. Will er sie lieber bei uns bewahrt wissen, warum sollten wir ihm seinen Schatz ausgraben, warum ihm die Verwahrung versagen? Er verdient, dass wir ihn gewähren lassen, verlange er, welches von beiden er will. Was die Leute denken oder reden, wollen wir ansehen, nicht als etwas, das uns zu bestimmen, sondern sich nach uns zu richten habe.